Ende der Fußnote. Insbesondere die Idee der Cancel Culture funktioniert als Narrativ nur in einer autoritär geprägten Vorstellung, wonach Diskurse von einer dominanten Masterstory bestimmt werden, sonst könnte keine Einschränkung von einer Seite gegenüber einer anderen behauptet oder befürchtet werden. Das bedeutet aber auch, mit der Idee der Cancel Culture zu arbeiten, erkennt solch ein Ungleichgewicht als Voraussetzung an, also die soziale Hierarchie, in der tatsächlich jemand narrativ über andere bestimmt. Daher rührt die vorauseilende Angst vor Bevormundung sowie das Misstrauen in die Freiheit des öffentlichen Austausches. Die narrative Schablone der Cancel Culture rahmt Kritik, Protest oder Boykottaufrufe als Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und der Kunstfreiheit ein, behauptet einen eigenen Opferstatus, man darf heute ja gar nichts mehr sagen, und wirft im selben Moment den mit dem Begriff antagonisierten Kritikerinnen, also denen, die canceln, vor, sie stilisierten sich opportunistisch zu Opfern und reagierten übersensibel. Die unterschwellige Warnung dieses Eingeschränktwerdens, die das Narrativ der Cancel Culture enthält, ist der Grund, warum es so gut verfängt. Es ist das auf andere projizierte Autoritäre. Fußnote. Die bizarrste Eskalation erlebte der Begriff mit der Behauptung des Schweizer Schriftstellers Adolf Muschk, Cancel Culture sei der neue Holocaust. Ein falsches Wort und du hast den Stempel, das ist im Grunde eine Form von Auschwitz. So sagte es der 86-Jährige 2021 wörtlich in der SRF-Sendung Sternstunde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Muschk eine spektakuläre Karriere als Hypochonder hinter sich. Einmal unterzog er sich tatsächlich einer Gehirnoperation, um von einem nicht vorhandenen Tumor geheilt zu werden. Das lassen wir in diesem Kontext einfach mal so stehen. Ende der Fußnote.